Aus Anlass des 68. Gründungstages der DIVJK schickten die Parteien, Ministerien der Regierungen, Organisationen, Organe, Persönlichkeiten verschiedener Kreise in vielen Ländern und die internationalen Organisationen an die Vertretungen der DIVJK in diesen Ländern Blumenkörbe. An den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il und an dem Bild, auf dem Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, wurden im Namen der Volkspartei Kambodschas, des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit Kambodschas, des Rotkreuzkomitees Kambodschas, des Vorsitzenden des Parlaments Kambodschas, des ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Oberhauses des kambodschanischen Parlaments, des Vorsitzenden der Punsinbeg-Partei, des Ministers für Information, des Staatsministers für Königsschloss Kambodschas, des iranischen Außenministeriums, des Hauses der Arbeiter Irans, des iranischen internationalen Taekwondo-Verbandes, der internationalen Aktiengesellschaft MBH für Petroleum Anjung in China, des chinesischen Energiefondskomitees Zhonghua in Hongkong und weitere Einheiten Chinas, der peruanischen Volksfront der Arbeiter, Bauern und Studenten, der Simon Bolivar-Universität in Peru, der Wildseetransportfirma in Peru, der Regierung von Äquatorial Guinea, der Demokratischen Partei Äquatorial Guineas, des Staatsministers und Ministers für Auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit Algeriens und des Rates des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fonds die Blumenkörbe niedergelegt.